Herzlich willkommen zum Andachtspodcast des Evangelischen Kirchenkreises Unna für Mai 2011 von Regionalpfarrerin Beate Hessler. Es liest Christian Bein. Getauft in die weltweite Kirche. Haben Sie vielleicht einen Onkel in Amerika? Oder eine Cousine in Australien? Auch wenn Sie die nicht besonders gut kennen, es ist ein tolles Gefühl, mit Menschen in anderen Erdteilen verbunden zu sein. Wenn Sie getauft sind, kennen Sie dieses Gefühl auch. Sie haben Schwestern und Brüder in anderen Erdteilen. Denn als Christinnen und Christen gehören wir zur weltweiten Kirche Jesu Christi. Gemeinsam sind wir Gottes Kinder. Als wir getauft wurden, wurden wir Gemeindeglieder in der örtlichen Kirchengemeinde, aber darüber hinaus auch Mitglieder dieser weltweiten Gemeinschaft, benannt nach Jesus Christus und durch ihn miteinander verbunden. Als getaufte Kinder Gottes gehören wir zusammen zu dieser großen, bunten und vielfältigen Familie. Es ist gut, sich ab und zu daran zu erinnern. In diesem Jahr sammeln wir darum auch globale Taufgeschichten. Wir fragen Menschen anderer Länder und Kulturen nach ihrer Taufe und nach den Geschichten, die es da drumherum zu erzählen gibt. Auf der Internetseite www.taufgeschichten.de sind die demnächst nachzulesen. Zwei Fotos sind hier schon zu sehen. Das eine ist in Tansania entstanden. Dorthin hat der Kirchenkreis Unna viele Beziehungen im Rahmen einer Kirchenkreispartnerschaft zur Ost- und Küstendiözese in Dar es Salaam. Wenn Besuche stattfinden, sind die Taufen immer ein besonderes Ereignis. Mitreisende Pfarrerinnen oder Pfarrer werden gerne gebeten, die Taufe zu übernehmen. Denn so wird besonders gut sichtbar, wie bunt die Kirche Jesu Christi ist. Und mit den getauften Kindern verbinden sich besonders lebendige Erinnerungen an die Brüder und Schwestern in Ostafrika. Das zweite Foto stammt aus den Philippinen. Joy de la Cruz, eine philippinische Pfarrerin, hat berichtet, dass bei diesem Gottesdienst zwei Kinder getauft wurden. Circa 30 Menschen sind um das Taufbecken versammelt. Alles Patinnen und Paten. Sie werden auf den Philippinen Sponsors genannt. Ein deutlicher Hinweis auf die Notwendigkeit so vieler Paten in einem armen Land. Manchmal könnten sie allerdings auch bei uns Sponsors genannt werden. Auf dem Foto sieht man, dass manche Paten die Hände segnend erhoben haben. Ja, das sei selbstverständlich, sagt Joy de la Cruz. Während der Taufe erheben auch die Paten segnend die Hände. Schließlich haben sie die Aufgabe, dem Kind auf dem Weg als Christ beizustehen. Dazu werden sie immer wieder den Segen Gottes erbitten. Zwei Fotos aus unterschiedlichen Welten, aber doch mit unseren eigenen Taufbildern und Taufgeschichten eng verbunden. Verbunden durch den Glauben, in dem wir wachsen und stark werden wollen. Verbunden durch die Hoffnung, die uns durch das Leben tragen. Verbunden durch den Segen, den Gott auf uns legt. So können wir auch einander zum Segen werden. Verbunden durch Gottes Liebe in der weltweiten Gemeinschaft der Kinder Gottes. Amen. Sie hörten den Andachtspodcast des Evangelischen Kirchenkreises Unna für Mai 2011. Text: Regionalpfarrerin Beate Hessler. Sprecher: Christian Bein. Musik: Fireproof Babies mit Kids Than Age. Diese Produktion ist Creative Commons lizenziert. Das heißt, Sie dürfen sie als Ganzes, unbearbeitet und nicht kommerziell vervielfältigen und verbreiten, solange Sie dabei auf diese Lizenz hinweisen und den Evangelischen Kirchenkreis Unna als Urheber angeben. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihr Interesse und würden uns sehr über Anregungen und Kritik freuen.